ERF 1, Evangeliumsrundfunk. Welche Auswirkungen der Glaube hat, so wie ihn die Bibel beschreibt, davon ist im 11. Kapitel des Hebräerbriefs die Rede. Der Brief zeigt anhand verschiedener Ereignisse aus dem Alten Testament auf, dass der Glaube den entscheidenden Einfluss auf das Handeln der Menschen hatte. Und damit recht herzlich willkommen zu Bibel heute. Hören Sie zunächst den Textabschnitt aus dem 11. Kapitel des Hebräerbriefs, mit dem wir uns heute beschäftigen. Wir lesen die Verse 23 bis 31. Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war, und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben. Und er hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an dem, den er nicht sah, als sähe er ihn. Durch den Glauben hielt er das Passa und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeburten nicht anrühre. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie über trockenes Land. Das versuchten die Ägypter auch und ertranken. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Soweit, liebe Zuhörer, unser Textabschnitt aus dem Hebräerbrief. Hören Sie dazu eine Auslegung von Diakon Hans-Otto Hebbinghaus aus Gifhorn. Mitte der 70er Jahre arbeitete ich nach meiner Bibelschulausbildung als Jugendreferent in Bochum. Klar, dass man, so frisch von der Ausbildung kommend, vollgepumpt ist von Erkenntnissen, Plänen und Ideen, um wirkungsvoll von Jesus zu erzählen. So bot ich in einer Wochenendfreizeit einen Grundkurs über den Glauben an. Ein Unterpunkt, der auch auf den ausgehangenen Einladungszetteln verzeichnet war, lautete: Wer ist eigentlich ein Christ? Kurz vor Beginn der Veranstaltung entdeckte ich am schwarzen Brett der Kirchengemeinde auf meiner Einladung eine Aufschrift in fetten Buchstaben. Ich las: Das weiß allein Hans Otto Hebbinghaus. War es nur ein Scherz? War irgendjemandem unwohl bei diesem Thema? Oder wollte man mich nur veralbern? Ich habe nie erfahren, was der Schreiber mit dieser Bemerkung aussagen wollte. Ich ließ das Geschehen auf sich beruhen, war nicht gekränkt, hätte mich aber doch sehr gerne mit dem Verfasser dieser Bemerkung unterhalten, wenn er sich denn zu erkennen gegeben hätte. Eins erreichte er aber: Den Satz, aus welchen Gründen er ihn auch geschrieben hatte, habe ich bis heute nicht vergessen. An dieses Geschehen musste ich denken, als ich mich mit dem Bibeltext beschäftigte, über den ich heute mit Ihnen nachdenken will. Auf den ersten Blick ein langweiliger Aufbau, fängt doch jeder Vers mit den gleichen 3 Worten an: durch den Glauben. Doch der erste Eindruck täuscht. Eine ganze Galerie von Menschen wird uns vorgestellt, von denen wir lernen können, was Glaube ist, der echte Gemeinschaft mit Gott bewirkt. Der atemberaubende Streifzug der Geschichte der Menschen mit Gott fängt bei Abel an und endet erst bei den Auferstehungszeugen. Sie alle, auch wenn zwischen ihnen hunderte von Jahren lagen und sie unterschiedliche Lebensweisen und Herkunft hatten, verband eins: Der Glaube war die einzige Motivation ihres Handelns. Damals im Glauben vereint, ist diese Situation heute lang nicht mehr gegeben. In der heutigen Zeit wird, obwohl wir im christlichen Abendland leben, in Sachen Glauben vieles anders gesehen. So ist ein Trend zum Aberglauben nicht zu übersehen. Viele Menschen merken zwar, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als nur das, was sie sehen, fühlen, riechen, betasten oder mit dem Verstand erklären können. Das Motto lautet oft: Hauptsache, ich glaube etwas. Was, das ist doch egal. Wer meint, sein Heil nicht im christlichen Glauben zu finden, wandert ab in die Esoterik oder wendet sich fernöstlichen Religionen zu. Wer dann diese Überzeugungen auf dem Hintergrund der Bibel hinterfragt, wird schnell als intolerant und weltfremd abgestempelt. Bei anderen müssen dann in einem solchen Fall diverse Papiere wie Tauf-, Konfirmations- oder Trauschein herhalten, um zu verdeutlichen, dass man ja auch mit Fug und Recht sich Christ nennen darf. Schließlich habe man dieses ja auch schriftlich. Dass man sich zeitlebens nie ernsthafte Gedanken über Gott und Jesus gemacht hat, ist fast logisch, weil es ja auch nicht so unbedingt heilsnotwendig ist. Es geht auch so, weil alle so leben. Nur nicht radikal leben, nur nicht von dem christlichen Glauben, der ja bekanntlich Privatsache ist, erzählen, geschweige denn missionieren, denn das machen doch schließlich nur die Sekten. Gott ist da ganz anderer Meinung. Es geht nicht nur um einen irgendwie gearteten Glauben nach dem Motto, Hauptsache ich glaube, egal auch an was, sondern es ist wichtig, dass man an das Richtige glaubt. Wenn ich eine Bahnreise mache, kann ich auch nicht sagen, ich sitze im Zug, ich werde bald ankommen. Ich muss schon im richtigen Zug sitzen. Mit anderen Worten, es ist der größte Fehler, sich auf das Falsche zu verlassen und sein Leben darauf aufzubauen. Ein Christ ist nicht ein Geheimrat Gottes, der meint, alles genau zu wissen. Der Richter ist und bleibt allein Gott. Dennoch hat er uns aber eine unverbrüchliche Instanz gegeben, wenn es darum geht, den eigenen Glaubensstandort immer wieder neu zu überprüfen. Martin Luther hat es sehr treffend ausgedrückt, wenn er die Bibel als Spiegel, Riegel und Regel bezeichnet. Viele Menschen stellen sich leider nicht diesem Maßstab, weil sie die Bibel als überholt ansehen. Wer davon ausgeht, dass sich Gott mit einem ordentlichen Lebensstil eines guten Menschen zufrieden gibt, wer also der Erlösung durch Jesus nicht bedarf, wer das Leben aus eigener Kraft meistern will und so die Hilfe des Meisters in den Wind schlägt, glaubt natürlich auch, aber an sich. Er hält sich an sich selbst fest und merkt dabei nicht, dass er kein Münchhausen ist, denn nur er konnte sich mit eigener Kraft an seinen Haaren aus dem Sumpf herausziehen, wenn man dem Lügenbaron Glauben schenken will. Durch den Glauben, das heißt Bestand haben, fest und treu sein. Der Glaube in seinem Ursprung im Handeln Gottes mit dem Menschen zu sehen, ist aber gleichzeitig auch die Antwort des Menschen auf Gottes Treue. Glaube ist ein Anbinden, ein sich festmachen, ein Vertrauen. Die Glaubenshelden haben sich an Gott festgebunden, haben sich trotz aller menschlicher Bedenken und Widerstände mit Gott auf den Weg gemacht. Der Verstand sagte den Israeliten, wir können noch Jahre um Jericho rumziehen, die Mauern werden nie fallen. Der Glaube an die Weisungen Gottes jedoch hatte nach 7 Tagen Marsch um die Stadtmauer einen eindeutigen Erfolg, denn diese fiel ohne einen Angriff einfach um. Der Glaube an die Kraft Gottes war es, dass Mose das Rote Meer teilte, damit es das Volk trockenen Fußes durchqueren konnte. Durch den Glauben heißt es immer wieder in unserem heutigen Bibeltext, durch den Glauben. So ist es denn auch kein Wunder, dass es gerade nicht anstößig ist, wenn jene halbseidene Dame mit Namen Rahab aus dem Jericho Erotic Center aufgrund ihrer Hilfe, die sie den israelischen Kundschaftern angedeihen ließ, in einem Atemzug mit Abraham und Mose und den anderen Glaubenszeugen genannt wird. Nein, es ist kein geschmackloser Ausrutscher, sondern typisch für die Bibel, weil sie nichts verschweigt. Der Glaube macht aus einem Menschen, der mit Fug und Recht zum Strandgut der Gesellschaft gezählt werden kann, plötzlich eine Persönlichkeit, von der noch heute gesprochen wird. Durch ihren Glauben zieht Rahab in die Familiengeschichte Jesu ein und wird sogar bei Matthäus als eine der Stammmütter Jesu aufgezählt. Ist das nicht eine Provokation? Eine Hure im Stammbaum Jesu? Merken wir, wozu der Glaube fähig ist? Das macht mir die Bibel so sympathisch, dass sie nicht fälscht und selbst da nicht glättet, wo es menschlich gesehen eigentlich nötig wäre, um dem Sohn Gottes von Verdächtigungen den Rücken freizuhalten. Die uns heute vorgestellten Glaubenshelden waren, und das sollte hier nicht verschwiegen werden, Menschen aus Fleisch und Blut. Wer sich mit diesen Personen einmal näher beschäftigt, wird auch schnell Schuld in ihrem Leben entdecken, die sie auf sich geladen haben, weil sie in anderen Lebenssituationen gar nicht so glaubensmutig waren. Es ist für mich der größte Segen, dass der christliche Glaube auch die tägliche Möglichkeit zur Vergebung beinhaltet. Ich darf immer wieder neu zu meinem Herrn kommen, auch wenn ich nicht als Glaubensheld den Tag geglänzt habe. Gerade darin zeigt sich der Glaube, dass, wenn ich in den Augen der Menschen ein Versager bin, ich doch mit den Augen Gottes als sein Kind angesehen werde. Der Vater verurteilt und verstößt mich nicht, auch wenn mich die Menschen schuldig sprechen, sondern er vergibt. Das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft. Wer ist ein Christ? Nein, das weiß nicht Hans-Otto Heddinghaus, sondern Gott und sein Sohn Jesus selbst und die Menschen, die von sich mit Paulus sagen dürfen, der Geist selbst gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Und das alles geschieht nur durch den Glauben, den Gott uns immer wieder neu schenkt, wenn wir ihn darum bitten. Diakon Hans Otto Heppinghaus aus Gifhorn sprach vor diesem Lied über die Verse 23 bis 31 aus dem 11. Kapitel des Hebräerbriefs. Bibel heute klingt aus, ich verabschiede mich und sage auf Wiederhören.